There we go. There we go, young friend. Be in peace. Bon dia. Bon dia. Guten Morgen. How are you guys doing today? Wie geht es euch heute? We have changed the time of our life to 8 o'clock. Wir haben die Zeit unseres Lives auf 8 Uhr geändert. And there are several reasons. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. And there will always be people who don't like. Und es wird immer Leute geben, die es nicht mögen werden. But after considering everything, I decided 8 o'clock would be better. Aber nachdem ich alles in Betracht gezogen habe, habe ich entschieden, 8 Uhr wäre besser. And I think I will try, at least also I will try, to cut them down to less than 1 hour. Und ich denke, ich werde zumindest versuchen, sie auf weniger als 1 Stunde zu verkürzen. I know, I'm the guy who says, don't try, just do it. Ich weiß, ich bin der Typ, der sagt, versuch es nicht, tu es. Und da sind ebenfalls verschiedene Gründe. Every single life that we do is translated into German. Jedes einzelne Life, das wir tun, wird ins Deutsche übersetzt. And some German people say, it's too much work, 1 whole hour. Others say, we'll do anything to serve Jesus. Und einige deutsche Leute sagen, es sei viel zu viel Arbeit, eine ganze Stunde zu übersetzen. Und andere sagen, wir tun alles, um Jesus zu dienen. Somebody recently said to me, Reinhard. Jemand sagte kürzlich zu mir, Reinhard, you are teaching so much, nobody can listen to everything you are teaching. Du lehrst so viel, niemand kann sich alles anhören, was du lehrst. Ninguém tem tempo para ouvir tudo que você está ensinando. Anyhow, I woke up this morning. Wie auch immer, ich wachte auf heute Morgen. I came back yesterday from Goiânia tired. Ich kam gestern müde aus Goiânia zurück. I know people don't believe I get tired, but I do. Ich weiß, Leute glauben mir nicht, dass ich müde werde, aber ich werde müde. We had the most amazing conference. Wir hatten eine erstaunliche Konferenz. I mean, miracles, healings, just beautiful. Ich meine Wunder, Heilung und einfach schön. Das war lindo. Let me tell you just one story which I just told Misa and Gracie. Lasst mich euch nur eine Geschichte erzählen, die ich gerade Misa und Grace erzählt habe. There was a gentleman and he had a torn ligament here in the shoulder. Da war ein Mann und er hatte einen Bänderriss hier in der Schulter. No ombro rompidos. And for Wednesday the surgery was already scheduled. Und für Mittwoch war die Operation schon geplant. So I asked the man to lift up his arm. Ich bat den Mann, seinen Arm zu heben. Und er konnte es nicht. He could only lift up like a little bit on the side. Er konnte den Arm nur ein wenig zur Seite heben. Because the ligaments here were torn. Weil die Bänder gerissen waren. A very simple prayer. Ein einfaches Gebet. Releasing the healing power of the cross. Freisetzung der Kraft des Kreuzes. And the two ligaments joined themselves together. Und die beiden Bänder haben sich zusammengefügt. And I said to the man, lift up your arm. Und ich sagte zu dem Mann, hebe deine Arme hoch. And he lifted them up perfectly. Und er hob sie perfekt hoch. That was Friday night. Dies war Freitagabend. And then Saturday, Sunday, you could see him all the time. Just raising his hands, praising Jesus. Samstag, Sonntag, man konnte ihn die ganze Zeit Jesus anbeten sehen mit erhobenen Händen. And he hugged me and he said, I'm so happy. Er umarmte mich und sagte, ich bin so glücklich. You know, it is so beautiful to see what Jesus does. Wisst ihr, es ist so schön zu sehen, was Jesus tut. And another beautiful thing, that was my favorite part of the whole 3-day conference. Eine andere schöne Sache, die meine schönste Erfahrung der ganzen 3-tägigen Konferenz war. To see the students of our School of the Prophetic and Supernatural. Die Studenten unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen zu sehen. How they were flowing in the prophetic and in healing miracles. Wie sie im Prophetischen und in Heilungswundern flossen. This was where I got so emotional. Das war der Zeitpunkt, an dem ich so emotional wurde. You know, I get excited when I see that Jesus uses me to do a miracle. Wisst ihr, ich wurde ganz aufgeregt, als ich sah, dass Jesus mich gebraucht, ein Wunder zu tun. I see that the people that the Lord allowed me to train are flowing in the supernatural and prophetic. Aber wenn ich sehe, dass die Leute, die der Herr mir erlaubt hat zu trainieren, im Übernatürlichen und Prophetischen fließen, this is my greatest joy. Das ist meine größte Freude. You know, and they were so flowing in the prophetic. Wisst ihr, und sie waren so fließend im Prophetischen. I had to stop them one time. I had to take the microphone out of the girl's hand. Ich stoppte sie einmal und nahm das Mikrofon aus der Hand eines Mädchens. One more, just one. Nur eine mehr, nur noch eine mehr und mehr. I said, no, everybody wants to prophesy. Let the others. Ich sagte, nein, jeder möchte prophezeien. Quer profetizar, então deixa as outras pessoas profetizarem também. This is my greatest joy in life. Das ist meine größte Freude im Leben. To see the body of Christ activated and flowing. Den Leib Christi aktiviert und fließend zu sehen. This morning I woke up. Heute Morgen wachte ich auf. And it's cold here in Sao Paulo. Und es ist kalt hier in Sao Paulo. I like cold. Ich mag Kälte. Aber ich litt 3 Tage lang in Goiânia in der aktuellen Hitze. Gestern hat Debbie eine Entscheidung getroffen, von der ich nicht weiß, wie gut sie war. We have a king size bed. Wir haben ein king size Bett. King size, like a major. You know, king size beds have advantages, but they're really not so good. Ihr wisst, king size Betten haben Vorteile, aber sie sind nicht wirklich so gut. Because you're far from your wife. Weil du weit von deiner Frau weg bist. I married her to be close to her. Ich habe sie geheiratet, um ihr nahe zu sein. But anyhow, we brought a big blanket from Europe, a king blanket. Wie auch immer, wir brachten eine große Decke mit aus Europa. Cobre-leito bem grande, edredom bem grande da Europa. A really thick warm blanket. Eine wirklich dicke warme Decke. And Debbie does not like the cold. Und Debbie mag das Kalte ja nicht. So yesterday she said, can we put this big blanket on the on our bed? Gestern sagte sie, können wir die große Decke auf unser Bett legen? So I said, sure. Und ich sagte, sicher. So even though I was very tired last night and I went to bed late, obwohl ich letzte Nacht sehr müde war und spät ins Bett ging, I still woke up early. Ich werde immer früh wach. And usually I get out of bed. Und stehe normalerweise aus dem Bett auf. But this morning I stayed in bed. Aber an diesem Morgen bin ich im Bett geblieben. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen? Pode imaginar, eu disse que não. I woke up with actually it was late, but still early because I went to bed so late and was so tired. I woke up just 4 something. Ich wachte auf, tatsächlich war es spät, aber immer noch früh. Naja, ich ging spät ins Bett und war so müde. Ich wachte auf und es war 4 Uhr irgendwas. Es war so gemütlich unter der Decke und ich sagte Jesus, ich bleibe hier unter der Decke und will Zeit mit dir verbringen. So didn't go back to sleep, but I just had a good time under the warm blanket with Jesus. Also bin ich nicht wieder eingeschlafen, aber ich hatte einfach eine gute Zeit unter der Decke mit Jesus. Debbie was surprised and happy that when she woke up, her husband was still in bed. Und ich glaube, Debbie war überrascht und glücklich, dass ihr Mann immer noch im Bett lag, als sie aufwachte. But while I was laying in bed, I was beginning to just talk to Jesus. Aber während ich im Bett lag, fing ich an, einfach mit Jesus zu reden. And he began to speak to me from Luke chapter 15. Und er begann zu mir zu sprechen aus Lukas Kapitel 15. About the story that we know as the story of the prodigal son. Über die Geschichte, die wir als die Geschichte des verlorenen Sohnes kennen. Now, those of you who have known me and followed me for a while. Diejenigen unter euch, die mich schon eine Weile kennen und mir gefolgt sind. You might have heard me say. Ihr habt mich vielleicht sagen hören. That I do not like the title The Story of the Prodigal Son. Dass mir der Titel Die Geschichte vom verlorenen Sohn nicht gefällt. Because that's wrong. Weil das falsch ist. I've always said that. Ich habe es schon immer gesagt. You see, Jesus never said the story of the prodigal son. Ihr seht, Jesus hat nie gesagt, die Geschichte des verlorenen Sohnes. The people who later put in the verses and the chapters, they added that. Die Leute, die später die Verse und Kapitel eingefügt haben, haben das hinzugefügt. It was their opinion. Es war ihre Meinung. I've always said, if I would give a title to the story, I would call it The Story of the Loving Father. Ich habe immer gesagt, wenn ich der Geschichte einen Titel geben würde, würde ich sie die Geschichte des liebenden Vaters nennen. So look at this. Então olhe para isso. I'm laying in bed, talking to Jesus, having a good time. He's talking to me about the story. Seht euch das an. Ich liege im Bett und rede mit Jesus und habe eine gute Zeit. Er redet mit mir über diese Geschichte. When I finally get up, I read it again, but this time in the Passion. Als ich schließlich aufstehe, lese ich sie noch einmal, aber diesmal in der Passion-Übersetzung. Was ich bisher nie gemacht habe. Look, the title, the Passion gives it. Schau, wie die Passion die Geschichte betitelt. The Loving Father. Der liebende Vater. You know, and the Lord began to speak to me while I was still in bed about this story. Und der Herr begann zu mir über diese Geschichte zu sprechen, während ich noch im Bett war. Look, let's I'm not going to read the whole story. Ich werde nicht die ganze Geschichte lesen. Most of you guys know. Die meisten von euch kennen sie. There's a father who had 2 sons. Da ist ein Vater, der hatte 2 Söhne. And the younger one said, "Give me my inheritance." Und der Jüngere sagte, gib mir mein Erbe. And very shortly afterwards, a few days later, he left. Und sehr kurz danach, ein paar Tage später, ging er. He took everything the father gave him. Und nahm alles mit, was der Vater ihm gegeben hatte. Which was not half because he had one older brother. Nicht die Hälfte war das, weil er einen älteren Bruder hatte. Because the firstborn had a right to double inheritance in the Jewish culture. Denn der Erstgeborene hatte in der jüdischen Kultur ein Recht auf das doppelte Erbe. So what they did, they divided it into 3. Was sie taten war, dass sie es also in 3 Teile aufteilten, sodass der Ältere 2 und der Jüngere 1 Teil bekam. But the Bible says the son left and he wasted all of his money. Die Bibel sagt uns, der Sohn ging und verschwendete sein ganzes Geld. I mean, he just wasted it. Ich meine, er hat es einfach verschwendet. And then finally he was hungry. He had no more money, nothing to eat. Und dann hatte er schließlich kein Geld und nichts mehr zu essen. He found no work. Er fand keine Arbeit. So somebody allowed him to watch the pigs. Also hat ihm jemand erlaubt, die Schweine zu hüten. But they did not allow him to eat what the pigs ate. Aber er erlaubte ihm nicht zu essen, was die Schweine aßen. When he was hungry, als er hungrig war, I need to go home to my father. Sagte er, ich muss nach Hause zu meinem Vater gehen. My father has slaves that have food. Everything. Mein Vater hat Sklaven, die jeden Tag etwas zu essen haben. Und dann ging nach Hause. Und der Vater sieht ihn aus der Ferne. Er rennt auf ihn zu und küsst und umarmt ihn. Und er schmeißt eine Riesenparty. Der ältere Bruder kommt von der Arbeit nach Hause und er ist sehr verärgert. Als er die Musik hört, sagt er, was ist los? Your father is celebrating because your brother has come home. Und sie sagen ihm, dein Vater feiert, weil dein Bruder nach Hause gekommen ist. Now the older brother is very angry. Nun ist der ältere Bruder sehr wütend. He says to his father, why have you never given me anything to celebrate with my friends? Er sagt zu seinem Vater, warum hast du mir nie etwas gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern? I've served you faithfully all these years. Ich habe dir all die Jahre treu gedient. And he refused to celebrate. Und er weigerte sich zu feiern. And the father said, "Everything I have belongs to you." Und der Vater sagt, alles, was ich habe, gehört dir. So look. Então olhe. You have to look at the context to really understand what Jesus tried to say. Man muss sich also den Kontext ansehen, um wirklich zu verstehen, was Jesus versucht hat zu sagen. Now remember, this was not a true story. It's a parable. Und denkt daran, dass dies keine wahre Geschichte war. Es ist ein Gleichnis. I'm just going to get my water. Don't worry. I'm not gonna run away. Leute, ich hole nur mein Wasser. Keine Sorge, ich laufe nicht weg. Here is what you need to understand. Schau, hier ist, was du verstehen musst. What's the context? Was ist der Kontext? The context is in the very first words of Luke chapter 15. Der Kontext ist in den allerersten Worten von Lukas 15. Lukas, o primeiro capítulo de Lucas 15. Desculpa, vamos de novo. O primeiro versículo de Lucas 15. That's the key. Das ist der Schlüssel. Olhe para isso. Many dishonest tax collectors and other notorious sinners often gathered around to listen as Jesus taught the people. Schaut, viele unehrliche Zöllner und andere notorische Sünder versammelten sich oft, um zuzuhören, wenn Jesus die Menschen lehrte. De grande notoriedade, pecadores, geralmente ficavam em volta de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. This raised concerns among the Jewish religious leaders and the experts of the law. Dies löste bei den jüdischen Religionsführern und Gesetzesexperten Besorgnis aus. Indignant, do you know the word indignant? Like really, really angry. Empört, wirklich sehr wütend. That's it. Indignant, they grumbled and they complained. Empört, murrten und beschwerten sie sich. Look at how this man associates with all these terrible sinners and welcomes them. Sie sagten, seht euch an, wie dieser Mann mit all diesen berüchtigten Sündern verkehrt und sie alle einlädt, zu ihm zu kommen. Das ist der Kontext. Und dann erzählte Jesus zuerst die Geschichte von einem Schaf, das verloren ging, die für die Juden nicht so anstößig war. Dann erzählte er die Geschichte von der Münze, die verloren ging. Die konnten sie auch verstehen. Then came, as we say, the icing of the cake or the cherry on the cake. Dann kam, wie wir sagen, das Sahnehäubchen oder die Kirsche auf dem Kuchen. The parable that was so confronting to the people who were already angry. Er erzählte das Gleichnis, dass die Leute, die sehr wütend waren, so konfrontiert. Aquelas pessoas que já estavam muito nervosas. I've always asked myself this question. Ich habe mir immer diese Frage gestellt. When the people were already angry, why did Jesus provoke them even more? Wenn die Leute schon wütend waren, warum hat Jesus die Leute noch mehr provoziert? Jesus, who taught us to love our enemies, Jesus, der uns gesagt hat, unsere Feinde zu lieben. And 1 Corinthians 13 says, love is kind. Und 1. Korinther 13 sagt, Liebe ist freundlich. Jesus confronted and made the people more angry who were already angry. Jesus konfrontierte und machte die Menschen wütender, die ohnehin schon wütend waren. Think about this. Denk darüber nach. They were angry, and now he told a story that was literally offensive to them, and I will tell you why. Sie waren wütend, und nun erzählte er eine Geschichte, die buchstäblich beleidigend für sie war, und ich werde euch sagen, warum. Look at the context. Schaut euch den Kontext an. They were angry because Jesus cared. Sie waren wütend, weil Jesus sich sorgte. They were angry because Jesus loved the people which they rejected. Sie waren wütend, weil Jesus die Menschen liebte, die sie ablehnten. They were angry because Jesus said, "The worst of the worst need me." Sie waren wütend, weil Jesus sagte, der Rest der Schlimmsten brauchen mich. They were angry because Jesus did not judge the sinners but loved them. Und weil Jesus die Sünder nicht richtete, sondern sie liebte. Because Jesus loves so deeply, he will always confront this kind of religious attitude. Weil Jesus so sehr liebt, wird er immer diese Art von religiöser Einstellung konfrontieren. You see, love that does not position itself is not love. Schau, Liebe, die sich nicht positioniert, ist keine Liebe. Ele se possui, ele não é amor. Think about this. Denk darüber nach. We have such a wrong idea of love. Wir haben eine so falsche Vorstellung von Liebe. God is love. He loves everybody. So it doesn't matter what Gott ist Liebe, du liebst jeden. Es ist egal, was jemand jemandem antut. Nein. If love does not take a position, it's not love. Wenn Liebe nicht eine Position einnimmt, ist es keine Liebe. Denk darüber nach. Denk mal darüber nach, wenn ich eines Tages nach Hause komme und ich einen Mann sehe, der Debbie vergewaltigt. And I say, I love all people, even my enemies. Just continue. Und ich sage, ich liebe alle Menschen, sogar meine Freunde. Mach einfach weiter. Do I love? Liebe ich? No. Nein. No. If I truly love, I have to position myself and take the side of the weak and the side of the lost. Wenn ich wirklich liebe, muss ich mich auf die Seite der Schwachen stellen und mich auf die Seite derer auf der Seite der Verlierer. See, if you study the whole Bible, God always defends the weak. He defends the widow. He defends the lost. Wenn man die ganze Bibel studiert, dann verteidigt Gott immer die Schwachen. Er verteidigt die Witwen, er verteidigt die Verlorenen. Das hat sich im Neuen Bund nicht geändert, weil Liebe sich nicht verändert. So what Jesus did right in this context, he positioned himself on the people who needed and wanted his love. Was Jesus in diesem Zusammenhang richtig gemacht hat, ist, dass er sich auf die Seite der Menschen gestellt hat, die seine Liebe brauchten und wollten. But the religious people didn't want his love. Aber die religiösen Menschen wollten seine Liebe nicht. He loved them just the same way. Er liebte sie auf die gleiche Weise. Da mesma maneira. Because don't you think that Jesus said, "Love those who hate you"? Do you think he hated the religious people? Dann glaubst du nicht, dass Jesus gesagt hat, liebe die, die dich hassen? Glaubst du, dass er die religiösen Menschen gehasst hat? Jesus estava falando que ele odiava as pessoas religiosas. Of course, Jesus did not hate them. Natürlich hat Jesus sie nicht gehasst. But Jesus had to position himself on the ones that they treated. They tried to stop from experiencing his love. Aber er musste sich auf die Seite derer stellen, die sie daran hindern wollten, seine Liebe zu erfahren. Because all the time. Weil die ganze Zeit. The religious tried to stop Jesus from loving the sinners. Die Religiösen versuchten, Jesus davon abzuhalten, die Sünder zu lieben. Don't heal them on the Sabbath. Heilt ihn nicht am Sabbat. Don't tell them your sins are forgiven. Sag ihnen nicht, eure Sünden sind vergeben. Don't let the woman in adultery go free. Lass die Frau nicht frei, die Ehe gebrochen hat. So Jesus did nothing in hate towards the Pharisees. He did everything in love towards the sinner. Jesus hat also nichts aus Hass gegen die Pharisäer. Er tat alles in Liebe gegenüber den Sündern. Because love always takes. Denn die Liebe ergreift immer Position. That is the heart of God. Das ist das Herz Gottes. So here is the context that Jesus was caring for the sinners and they got very angry. Und hier ist der Kontext, in dem Jesus sich um die Sünder kümmerte und sie sehr wütend wurden. So look how offensive the third story was. Schau, wie anstößig die dritte Geschichte also war. First of all, the younger son came to the father and said, "Father, don't you think it's time to give me my share of your estate?" Zuerst kam der jüngere Sohn zum Vater und sagte, Vater, denkst du nicht, dass es an der Zeit ist, mir meinen Anteil an deinem Geld zu geben? Then the father went ahead and he distributed between the two sons their inheritance. Dann ging der Vater voran und verteilte das Erbe unter den beiden Söhnen. Shortly afterward, the younger boy left. Kurz darauf verließ der jüngere Mann den Vater. This was the first offensive thing that Jesus told. Das war die erste Beleidigung, die Jesus uns erzählte. Because always remember, Jesus did not speak to Brazilians, nor to Austrians or Swiss or Germans. Denn erinnere dich, Jesus sprach nicht zu Brasilianern, nicht zu Österreichern, Schweizern oder Deutschen. Jesus was speaking into a culture that were Jewish. Jesus sprach zu einer Kultur, die jüdisch war. And in the Jewish culture, there is no way you could take the inheritance and leave the house of the father. Und in der jüdischen Kultur gibt es keine Möglichkeit, das Erbe zu nehmen und das Haus des Vaters zu verlassen. When you came to the age of 30, wenn du 30 Jahre alt wurdest, you had a right to claim your inheritance. Hattest du ein Recht darauf, dein Erbe einzufordern. That's why Jesus did not start his ministry until he was 30. Deshalb hat Jesus seinen Dienst erst mit 30 Jahren angetreten. At 30 he took his inheritance. Mit 30 hat er sein Erbe angetreten. But look what Jesus said. Aber schau, was Jesus sagte. He says, I am always doing the Father's will. Ich tue immer den Willen des Vaters. I don't do anything I want. Ich tue nichts, was ich will. So here what the Jewish culture was like this. In der jüdischen Kultur war es so. At the age 30 you could go to your father and said, Father, it's time, I want my inheritance. Mit 30 konntest du zu deinem Vater gehen und sagen, Vater, es ist an der Zeit, ich will mein Erbe. And the father would give it to you. Und der Vater würde es dir geben. That's why the father gave it to you. Und deshalb hat der Vater es ihm gegeben. But then in their culture the son had to remain in the house of the father, take care of the father's business. Aber in ihrer Kultur musste der Sohn im Haus des Vaters bleiben und für das Geschäft des Vaters sorgen. Na casa do pai, tomando conta dos negócios da família. And take care of the father. Für den Vater sorgen. Until the father died. Bis der Vater verstarb. Até que o pai morra. So Jesus took his inheritance in 30, but he only took care of the father's business. Jesus nahm also sein Erbe mit 30 an, kümmerte sich aber nur um die Geschäfte des Vaters. But Jesus said, this guy left. Aber Jesus sagte, dass dieser Kerl ging. This must have been something that I can imagine right now. The Jews went like, oh my God, that's terrible. Das muss etwas gewesen sein, das ich mir vorstellen kann, dass die Juden sofort sagen würden, oh mein Gott, es ist schrecklich. How can this young man be so bad? Wie kann dieser junge Mann so schrecklich sein? How can he be so dishonoring to the father? Wie kann er so entehrend sein zu seinem Vater? What was he thinking? Was hat er sich dabei gedacht? And the father doesn't hold him back. Und der Vater hält ihn nicht zurück. E o pai não segurou ele, não obrigou que ele ficasse em casa. The father lets him go. Der Vater lässt ihn gehen. I can imagine these Jewish religious leaders getting very angry. Okay, ich kann mir vorstellen, dass diese jüdischen religiösen Führer sehr wütend waren. Declare him dead. Der Vater sollte ihn für tot erklären. You're not my son anymore. Du bist nicht mehr mein Sohn. You've dishonored the family, you've dishonored your father. Du hast die Familie entehrt, du hast den Vater entehrt. In the Jewish culture, you never dishonored your father. In der jüdischen Kultur hat man seinen Vater nie entehrt. This is why when Jesus said, God is my father, it was blasphemy to them. Deshalb hat Jesus gesagt, Gott ist mein Vater, und das war für sie blasphemisch. Foi uma blasfêmia para eles. So anyhow, the younger guy goes away and wastes all of his money. Jedenfalls geht der Jüngere weg und verschwendet sein ganzes Geld. And then something interesting happened. Und dann passiert etwas Interessantes. The only work that he found was taking care of pigs. Die einzige Arbeit, die er fand, war die Schweine zu hüten. I can imagine that now the Jews again, they were very offended. Ich kann mir vorstellen, dass die Juden erneut beleidigt waren. Why did Jesus say he was taking care of the pigs? Why didn't he say he was feeding the cows or the sheep? Warum hat Jesus gesagt, dass er sich um die Schweine hütete? Warum hat er nicht gesagt, dass er die Kühe oder die Schafe fütterte? Remember, it was not a true story. Denk daran, dass es keine wahre Geschichte war, sondern eine Geschichte, die Jesus erfunden hat. It's a parable that he chose to tell. Es ist ein Gleichnis, das er wollte, um es zu erzählen. Why did he put in pigs? Warum hat er Schweine hineingetan? Knowing that a Jew was forbidden to eat pork. Obwohl er wusste, dass Juden sie nicht essen durften. Who was he telling this story to? Wem hat er die Geschichte ebenso erzählt? Angry people who were people of the law. Wütende Leute, die gesetzestreu waren. By their law, they were not allowed to touch pork. Nach ihrem Gesetz durften sie nicht täglich Schweinefleisch anfassen. As if Jesus wants to offend the offended. Als ob Jesus die Beleidigten beleidigen will. Because they were offended out of a terrible wrong motive. Weil sie aus einem schrecklichen falschen Motiv heraus beleidigt waren. You see, I've learned that God often will offend your mind to reveal your heart. Seht, ich habe gelernt, dass Gott oft den Verstand beleidigen wird, um zu enthüllen, wie es im Herzen aussieht. The heart was so, so wrong. Das Herz war so, so falsch. Tão errado. So Jesus said, he went to the pigs. Jesus sagte, er ging zu den Schweinen. I can imagine that now they must have judged the boy even more. Ich kann mir vorstellen, dass sie den Jungen nicht, dass sie den Jungen jetzt noch mehr verurteilt haben. The father's inheritance and went away. That was dishonoring. Er nahm das Erbe des Vaters und ging weg. Das war unehrenhaft. The father now should have said, "You're no more my son." Der Vater hätte jetzt sagen müssen, du bist jetzt nicht mehr mein Sohn. Now he even spends the money on prostitutes. Waste it. Jetzt gibt er das Geld sogar für Prostituierte aus. Verschwendet es. Not only did he leave the father, but he wasted what the father worked so hard for. Er hat nicht nur den Vater verlassen, sondern auch das verschwendet, wofür der Vater hart gearbeitet hat. Second offense. Das zweite Vergehen. Now he goes to the pigs. Jetzt geht er zu den Schweinen. Third offense. Drittes Vergehen. For sure, by now the father must want nothing to do with him forever. Jetzt will der Vater sicher nichts mehr mit ihm zu tun haben. Look, my friend. Schau, mein Freund. Perception is key to everything you experience from God. Wahrnehmung ist der Schlüssel zu allem, was du von Gott erfährst. Your perception of God is so important. Deine Wahrnehmung von Gott ist so wichtig. We have to understand that perception is not truth. Perception is simply your perception. Wir müssen verstehen, dass Wahrnehmung nicht Wahrheit ist. Wahrnehmung ist einfach deine Wahrnehmung. There was a younger son. There were religious leaders, there were sinners, and there was the older son. Four groups of people. Es gab einen jüngeren Sohn, es gab religiöse Führer, es gab Sünder, es gab den älteren Sohn, vier Gruppen von Menschen. The older brother, ältere Bruder, der jüngere Bruder, die religiösen Führer und die Sünder. And everybody had a different perception of God. Und jeder hatte eine andere Wahrnehmung von Gott. Denk darüber nach. The sinners had the perception that Jesus always likes to be around us. Die Sünder hatten die Wahrnehmung, dass Jesus immer gerne in ihrer Nähe ist. Look, this was what was so offensive. Schau, das war so beleidigend. They always gathered around Jesus and Jesus liked it. Sie versammelten sich immer um Jesus herum und Jesus liebte das. The religious leaders had the perception that Jesus is a very wrong, blasphemic heretic. Die religiösen Führer hatten die Vorstellung, dass Jesus ein sehr falscher, blasphemischer Ketzer ist. He's always breaking the law. Er bricht immer die Gesetze. He's taking time for people that he should reject. Er nimmt sich Zeit für Menschen, die er ablehnen sollte. So the sinners experienced from Jesus according to their own perception. Die Sünder erlebten Jesus nach ihrer eigenen Wahrnehmung. So they received from Jesus. Sie empfingen von Jesus gemäß ihrer eigenen Wahrnehmung. De acordo com a percepção deles. He loves us, he loves us, he loves us. So he just experienced his love. Er liebt uns, er liebt uns, er liebt uns, sodass sie seine Liebe erleben konnten. Do amor dele. The Pharisees could have experienced the love of Jesus the same way. Die Pharisäer konnten die Liebe Jesu auf dieselbe Weise erfahren. But their perception of the same Jesus stopped them from experiencing his love. Aber ihre Vorstellung von demselben Jesus hinderte sie daran, seine Liebe zu erfahren. But Jesus never changed. Aber Jesus hat sich nie geändert. The older brother, der ältere Bruder, his perception of God was that God is very hard and all he wants me to do is work for him. Seine Vorstellung von Gott war, dass Gott sehr hart ist und alles, was er will, ist, dass ich für ihn arbeite. He doesn't want me to enjoy life. Er will nicht, dass ich das Leben genieße. So he never enjoyed life. So genoss er das Leben nicht. You know, but there's a shocking statement in this story. Wisst ihr, da ist eine schockierende Aussage in dieser Geschichte. In the beginning, the older brother witnessed that the father was happily giving away the inheritance. Am Anfang erlebte der ältere Bruder, dass der Vater glücklich das Erbe verteilte. He witnessed, he watched it. Ele assistiu, o pai dele. Also er sah es. Think about it. Denk darüber nach. The older brother saw that the father is gladly giving the inheritance away. Der ältere Bruder sah, dass der Vater das Erbe gerne verschenkte. Dando a herança dele, do irmão mais novo. How can he say, "Father, you never gave me anything"? Wie kann er sagen, Vater, du hast mir nie etwas gegeben? Even the father was shocked. Selbst der Vater war schockiert. The father said, "All this that I have is yours." Der Vater sagte, alles, was ich habe, ist deins. It's yours. Es ist deins. Guys, everything that Jesus paid for on the finished work of the cross is yours. Leute, alles, was Jesus für das beim vollbrachten Werk des Kreuzes bezahlt hat, gehört dir. So many of us say, "God, why do you prosper him, but you don't prosper me?" So viele von uns sagen, Gott, warum lässt du ihn erfolgreich werden, aber mich nicht? Warum heilst du ihn, aber mich nicht? Why do you give him a life of success and peace and joy and not me? Warum gibst du ihm ein erfolgreiches Leben, Frieden und Freude, aber nicht mir? Jesus does not change and he has no favorites. Jesus ändert sich nicht und er hat keine Favoriten und Lieblinge. Your experience in your life is exactly related to your perception of God. Deine Erfahrung im Leben bezieht sich exakt auf deine Wahrnehmung von Gott. You know, as I was laying in bed this morning, God kept saying, Reinhard, your perception of me is so important. Weißt du, als ich heute Morgen im Bett lag, sagte Gott immer wieder zu mir, Reinhard, deine Wahrnehmung von mir ist so wichtig. Reinhard, sua percepção de mim é tão importante. Always watch your heart to make sure you have the right perception of me. Achte immer auf dein Herz, um sicherzustellen, dass du mich richtig wahrnimmst. Listen, you don't experience the provision that belongs to you. Hör zu, ihr erfahrt nicht die Versorgung, die euch zusteht. You experience the provision depending on your perception of God. Ihr erfahrt die Versorgung abhängig von eurer Wahrnehmung von Gott. My perception is that God loves the hopelessly lost children in Brazil. So that's why we have the most beautiful orphanage. Meine Wahrnehmung ist, dass Gott die hoffnungslos verlorenen Kinder in Brasilien versorgt. Deshalb haben wir die schönsten Waisenhäuser. Beautiful ones. Die schönsten. Yesterday I went the first time in our orphanage in Goiânia. Gestern war ich das erste Mal in unserem Waisenhaus in Goiânia. In Abrigo. Unfortunately, you have to say Abrigo. Abrigo. Leider, muss man sagen. Hör zu. Awesome. I've never been to there. I've never been there. Ich war noch nie dort. It's not opened yet. Es ist bis jetzt noch nicht eröffnet. It will open in a few weeks. Es wird in ein paar Wochen eröffnet. But the building is almost finished. Aber das Gebäude ist fast fertig. And of course I've seen the picture and everything because I had authorized that building. Und natürlich habe ich das Bild gesehen und alles. Ich hätte das Gebäude ja genehmigt. Also, als ich direkt von der Konferenz dorthin ging, mit dem, der Koordinator unseres Waisenhauses, und wir hatten einen Mann dort, der unsere Konferenz gefilmt hat, den wir angestellt haben. Und dann sagte Misa, ich werde ihn mit euch schicken. I sent the guy, the filmmaker. Ich sagte den Mann, den Filmemacher. Let him take some pictures and videos of the new orphanage. Er sollte ein paar Fotos und Videos von dem neuen Waisenhaus machen. You know, guys, even though this is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 houses we already have. Wisst ihr, Leute, auch wenn das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Häuser haben wir bereits und sie sind alle gleich, alle haben die gleichen Standards. Ich bin wieder reingegangen und habe bei der Versammlung geweint. This shows the generosity, the kindness, the beauty and the goodness of my God. Das zeigt die Großzügigkeit, die Freundlichkeit, die Schönheit und die Güte meines Gottes. Everything is such a beautiful, beautiful. Just so beautiful. Alles ist so, so schön, einfach so schön. And then later on, this videomaker sent a message to Daniel. Und dann später schickte der Videomacher eine Nachricht an Daniel. Because Daniel and him are very close friends. Weil Daniel und er sehr enge Freunde sind. And the guy said something like this. Er sagte sowas wie, esse rapaz falou uma coisa mais ou menos assim. I've seen so many orphanages in Brazil. They are all trash compared to what you guys built. Ich habe so viele Waisenhäuser in Brasilien gesehen, sie sind alle Müll im Vergleich zu dem. Ich würde sagen, eher schlecht. A palavra que ele usou foi que poderia se chamar de lixo mesmo. You know, and I realized that everything that we built for the children is extraordinarily beautiful. Und mir wurde bewusst, dass alles, was wir für die Kinder gebaut haben, außerordentlich schön ist. You know why? Und wisst ihr warum? Because when I started to save the children in Brazil, als ich anfing, die Kinder in Brasilien zu retten, the Lord said to me, I'm motivated by my goodness and not by the need of the children, Reinhard. Der Herr sagte zu mir, ich bin durch meine Güte motiviert und nicht durch die Not der Kinder, Reinhard. Never come to me and say the children I need, will you provide? Also komm nie zu mir und sag, die Kinder sind in Not und brauchen Versorgung. If this is your perception, you will just provide enough for them to have a roof over their head and food on the table. Wenn das deine Wahrnehmung ist, wirst du gerade genug für sie bereitstellen, damit sie ein Dach über dem Kopf und haben und Essen auf dem Tisch haben. God is, he loves the children more than anything else. Meine Vorstellung von Gott ist, dass er die Kinder mehr als alles andere liebt. That's why we will always have the most beautiful orphanages that exist in this country. Deshalb werden wir immer die schönsten Waisenhäuser haben, die es in diesem Land gibt. Your provision from God has nothing to do with God. Deine Versorgung durch Gott hat nichts mit Gott zu tun. It has to do with your perception. Es hat mit deiner Wahrnehmung zu tun. Your experience of joy and peace and victory has nothing to do with God. Deine Erfahrung von Freude, Frieden und Sieg hat nichts mit Gott zu tun. It has to do with your perception. Es hat zu tun mit deiner Wahrnehmung. How you live your life throughout the day, good or bad, has nothing to do with God. Wie du dein Leben im Laufe des Tages lebst, ob gut oder schlecht, das hat nichts mit Gott zu tun. It has to do with your perception. Es hat zu tun mit deiner Wahrnehmung. The sinner's perception was different than the perception of the older brother. Die Wahrnehmung des Sünders war anders als die des älteren Bruders. And different than the perception of the younger brother. Und anders als die Wahrnehmung des jüngeren Bruders. And different of the perception of the religious leader. Und anders als die Wahrnehmung der religiösen Führer. Look at this. Schau dir das mal an. The younger brother took his inheritance because his perception of the father was he's going to give it to me. Der jüngere Bruder nahm sein Erbe, weil er den Vater so wahrnahm, dass er es mir geben würde. The older brother never had what was already his. Der ältere Bruder hatte nie das, was ihm schon gehörte. And he blamed God. Und er gab Gott die Schuld für seine falsche Wahrnehmung. His wrong perception. E ele culpou a Deus por causa da sua percepção errada. You know, and Jesus continues to offend these religious people. Und ihr wisst, Jesus setzte fort, diese religiösen Menschen zu beleidigen. Look at how offensive he comes to the end of the story. Schau dir an, wie beleidigend er am Ende der Geschichte wird. Finally, the younger brother realizes this is a mess. I need to go home. Schließlich erkennt der jüngere Bruder, dass dies ein Chaos ist. Ich muss nach Hause gehen. Look what he said. Schaut, was er sagte. In verse 19. In Vers 19. I will never again be worthy to be called your son. Ich werde nie wieder würdig sein, dein Sohn genannt zu werden. Please, Father, just make me one of your employees. Bitte, Vater, mach mich einfach zu einem der Angestellten. Look. Schau. The younger son had a wrong perception of himself now. Der jüngste Sohn hatte eine falsche Wahrnehmung von sich selbst jetzt. Are you ready? Bist du bereit? The younger son had a perception of unworthiness, of guilt and shame. Der jüngere Sohn hatte diese Wahrnehmung von sich: Unwürdigkeit, Schuld, Scham. Sem valor próprio. I can imagine that right now the Pharisees would have said, I hope the father throws him out when he comes home. Ich kann mir vorstellen, dass die Pharisäer in diesem Moment gesagt hätten, ich hoffe, der Vater wirft ihn raus, wenn er nach Hause kommt. I hope that the father says to him, you worthless piece of whatever, get out of here. Ich hoffe, dass der Vater zu ihm sagt, du wertloses Stück von was auch immer, raus mit dir von hier. Du hast die Familie entehrt. Du hast unsere Kultur entehrt. Du hast Gott entehrt. Geh. But when the father saw the younger son, aber als der Vater den jüngeren Sohn sah, the father's perception never changed. Die Wahrnehmung des Vaters ändert sich niemals. He needs my love. Er braucht meine Liebe. Look, schau. How did the whole contest start? Wie hat die ganze Auseinandersetzung angefangen? Jesus loving the sinners. Jesus liebt die Sünder. That's how it all started. So hat alles angefangen. Und er hat sich nicht verändert. Das hat den religiösen Leuten nicht gefallen. Jesus hat mit Absicht die religiöse Denkweise beleidigt. Weil sich die Wahrnehmung Jesu von dir nie geändert hat. To him, you are his beloved son. Für ihn bist du sein geliebter Sohn. To him, you are his beloved daughter. Für ihn bist du seine geliebte Tochter. You can mess up everything in your life. His perception of you will never change. Du kannst alles in deinem Leben vermasseln. Seine Wahrnehmung von dir wird sich niemals ändern. Look, when he comes back, the father runs towards him and embraces him. Schau, als er zurückkommt, rennt der Vater auf ihn zu und umarmt ihn. Look at this. I like this so much. Sieh dir das an. Das mag ich so sehr. Verse 21. In Vers 21. Then the son said, Father, I was wrong. I've sinned against you. I could never deserve to be called your son. Just let me be. Da sagte der Vater, Vater, ich habe mich geirrt. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe es nicht verdient, dein Sohn genannt zu werden. Lass mich einfach sein. And the father interrupted him. Der Vater unterbrach ihn. Weißt du, warum er ihn unterbrach? Because the father's perception has never changed. Weil die Wahrnehmung des Vaters sich niemals geändert hat. The father interrupted him and said, "Son, you are home now." Der Vater unterbrach ihn und sagte, Sohn, du bist jetzt zu Hause. Er wandte sich an seine Diener und sagte, lasst uns eine Party machen, lasst uns feiern. Religious perception of God is so wrong that it stops people from experiencing God's love. Religiöse Wahrnehmung von Gott ist so falsch, dass sie die Menschen daran hindert, Gottes Liebe zu erfahren. The older brother's perception of God is so wrong that even he has everything he can never enjoy. Die Wahrnehmung des älteren Bruders von Gott ist so falsch, dass sogar wenn er alles hat, er es nicht genießen kann. And many of us Christians, because we've messed up like the younger brother, our perception of us is so wrong now. Und viele von uns Christen, weil wir es wie der jüngere Bruder vermasselt haben, ist jetzt unsere Wahrnehmung so falsch. My friend, mein Freund, it doesn't matter how many times you have messed up and disappointed God, he refuses to change his perception about you. Es spielt keine Rolle, wie oft du es vermasselst und Gott enttäuscht hast. Er weigert sich, seine Meinung zu ändern über dich. He will not change his perception. Er wird seine Sichtweise nicht ändern. To him you will always be the beloved son who's longing to have intimacy with you. Für ihn wirst du immer der geliebte Sohn sein, der sich nach Intimität mit dir sehnt. Ele sempre está desejando ter intimidade com você. He will not change his perception. Er wird seine Sichtweise nicht ändern. You know how much have we missed of the love and the goodness of God because we have the wrong perception of him. Weißt du, wie viel wir von der Liebe und der Güte Gottes verpasst haben, weil wir eine falsche Vorstellung von ihm haben? How much stress we have in our own life and our relationships because we have the wrong perception of him. Wie viel Stress haben wir in unserem eigenen Leben, in unseren Beziehungen gehabt, weil wir eine falsche Vorstellung von ihm haben? And how much religion is trying to tell us of the perception that God has of us, which is not even true. Und wie sehr hat Religion versucht, uns zu erklären, wie Gott uns wahrnimmt, dass das nicht wahr ist. Er mag dich nicht, weil du es vermasselt hast. Er will, dass du leidest, weil du es vermasselt hast. Er wird dich krank machen, weil du gesündigt hast. All dies sind Lügen. The son messed up so bad. He offended the culture, he offended the father, he offended everybody. Der Sohn hat es so vermasselt, er hat die Kultur beleidigt, er hat den Vater beleidigt, er hat sie alle beleidigt. Ele ofendeu a família, ele ofendeu o irmão. But the father did not change his perception. Aber der Vater hat seine Wahrnehmung nicht geändert. So now we could ask a question. Also stellen wir nun die Frage. If God is really so good and wants everybody to experience his deep love, ob Gott wirklich so gut ist und will, dass jeder seine Liebe erfährt, seine tiefe Liebe? Why did he not let the Pharisees experience it? Warum hat er die Pharisäer diese Erfahrung nicht machen lassen? Es sind die Pharisäer, die ihn ablehnten. Jesus sagt, seek and save the lost, but the Pharisees thought they were found. Jesus sagt, er sei gekommen, um zu suchen und zu retten die Verlorenen, aber die Pharisäer dachten, sie seien gefunden. Jesus said, I've come to save the sinners, but the Pharisees thought they were righteous. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Sünder zu retten, aber die Pharisäer dachten, sie seien gerecht. And the righteous don't need salvation. Die Gerechten brauchen die nicht die Rettung. The love of Jesus was the same for the religious people, but because of their perception of themselves and of God, they could not receive the love of God. Die Liebe von Jesus war also für die religiösen Menschen die gleiche, aber aufgrund ihrer eigenen Selbstwahrnehmung und der von Gott konnten sie die Liebe Gottes nicht empfangen. Look at Nicodemus. Schau auf Nicodemus. He came but hid to Jesus, and Jesus didn't judge him or criticize him. He showed him love. Er kam zurück zu Jesus und Jesus verurteilte ihn nicht und kritisierte ihn nicht. Er zeigte ihm Liebe. See, it was the perception of the religious leaders that distanced themselves from the love of God. Es war die Wahrnehmung der religiösen Führer, die sich von der Liebe Gottes entfernten. My friend, I want to encourage you today. Mein Freund, ich möchte dich heute ermutigen. If you have the perception that you are worthless and you don't deserve anything from God, change this perception. Wenn du das Gefühl hast, du bist wertlos und du verdienst nichts von Gott, dann ändere diese Wahrnehmung. If you have never made the conscious decision to accept Jesus Christ as the only sacrifice for your sins, Wenn du noch nie die bewusste Entscheidung getroffen hast, Jesus Christus als einziges Opfer für deine Sünden anzunehmen, dann tu es heute. Deine guten Werke werden das nicht ändern. Jesus gab sein Leben, damit du das geliebte Kind seines Vaters sein kannst. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann sag einfach Gott, ich brauche Vergebung. Ich setze mein ganzes Vertrauen in das Opfer Jesu zur Vergebung all meiner Sünden. And I accept your forgiveness by faith. Und ich nehme deine Vergebung im Glauben an. And you will be forgiven. Und dir wird vergeben werden. It's not complicated, it's simple. Es ist nicht kompliziert, es ist einfach. Jesus paid for it. You have to receive it by faith. Jesus hat dafür bezahlt und du musst es annehmen durch Glauben. But my people, please. Meine lieben Leute, bitte. Meus amigos, por favor. If you don't have the right perception of God, say, Jesus, I need to see you the way you really are, not the way my heart has perceived you. Wenn du nicht die richtige Wahrnehmung von Gott hast, sag Jesus, ich muss dich so sehen, wie du wirklich bist und nicht so, wie mein Herz dich wahrgenommen hat. Com essa minha percepção. What are you going to experience today? Genau, was du heute erlebst. On the 18th of April 2022. Am 18. April 2022. Everything that you experience today with God, alles, was du heute mit Gott erleben wirst, has nothing to do with God. Hat nichts mit Gott zu tun. It has to do with the perception of your heart that you have of God. Es hat mit der Wahrnehmung deines Herzens zu tun, die du von Gott hast. Do you want to prophesy? Willst du prophezeien? Yeah, I want to. Ja, ich will. Kann ich auf Portugiesisch? Portuguese, I will translate into English, just in case it's for people. Ja, ich werde ins Englische übersetzen, nur für den Fall, dass es für Leute, die in Englisch sprechen. I have a specific prophetic word for a woman. This is Gracie prophesying. I'm translating. Ich habe ein spezielles prophetisches Wort für eine Frau und du hast eine sehr schwierige Zeit hinter dir. Nos últimos três meses as coisas na sua vida se bagunçaram de uma forma assim difícil de descrever. In den letzten drei Monaten sind die Dinge im Leben so durcheinander geraten, dass es sehr schwer zu beschreiben ist. Essa semana você tem contas muito importantes, grandes para pagar, você tem decisões grandes para fazer e você não sabe o que fazer, você está perdido. Und diese Woche musst du große Rechnungen bezahlen und du musst wichtige Entscheidungen treffen und du weißt nicht, wie du das machen sollst. A live com a esperança de que Deus falasse com você e te desse uma direção. Und du bist in dieses Leben hinein, in dieses Live hineingegangen, in der Hoffnung und dem Glauben, dass Gott dir eine Richtung geben wird, dass Gott zu dir sprechen wird. Und ich höre Gott sagen, dass er dich nie verlassen hat. Er hat dich nie verlassen. Er ist immer derselbe in deinem Leben, gestern und für immer. Er ist die Antwort auf all das Chaos in deinem Leben, das du buchstäblich nicht in Ordnung bringen kannst. Ich sehe dich dizendo para você se aproximar dele, descansar nele, não olhar para você, não olhar para as coisas erradas que você se culpa. Und ich höre den Herrn sagen, dass du ihm nahe kommen musst. Schau nicht auf dich selbst und gib dir nicht die Schuld für die falschen Entscheidungen, die du getroffen hast. Olhe para ele, para tudo que ele tem para você, que você vai ver, que essa paz que você precisa. Auf einfache Art und Weise, sieh einfach auf ihn und du wirst sehen, dass der Friede, den du brauchst. Essa provisão financeira. Die finanzielle Versorgung, die du brauchst, es wird zu dir kommen. Es wird nicht so zu dir kommen, wie du es dir wünschst und du es erbeten hast, denn hier ist es viel Größeres für dich. É alguém bem próximo a você que você ama muito, que está bem doente. Und ich sehe, dass du ein Kind hast, das dir sehr nahe steht. Ich bin mir nicht sicher, ob es dein eigenes Kind ist und das Kind sehr krank ist. O Senhor chegando e curando essa criança. Eu vejo vários anjos ao redor dessa criança e ela sendo curada. Und ich sehe mehrere Engel des Herrn, die zu diesem Kind kommen, sie zu berühren und es heilen. Deus te dizendo que a sua vida sempre foi, os planos dele sempre foram muito maiores e melhores para você e para todos os seus. Und der Herr möchte dir sagen, dass seine Pläne für dich schon immer viel größer waren als deine eigenen Pläne. Much bigger than your own plans. E você vai chegar num momento onde você vai ter uma consciência tão grande de Deus. Und du wirst an einen Ort kommen, an dem dein Bewusstsein für Gott so groß sein wird. Dass die Menschen um dich herum, die du immer um dich erreichen willst, sehen, dass sie Jesus kennen. Sie werden Jesus auf eine neue Art und Weise durch dich kennenlernen. Para você, em seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Und ich sehe, dass es in deinem Leben eine solche Transformation in deiner Beziehung zu Gott und zu den anderen Menschen geben wird. Und endlich wirst du die Freude haben, von der du nie gedacht hast, dass du sie jemals erleben könntest. Dein Leben wird nicht mehr so hart und schwer sein wie früher. Du wirst das Leben genießen und du wirst voller Freude sein und die Freude wird zu den anderen Menschen kommen. Guys, I will do more prophetic lives with Gracie. Leute, ich werde mehr prophetische Lives mit Gracie machen. Of all the students I've trained in the prophetic school. Von allen Studenten, die ich in der Prophetenschule ausgebildet habe, ich denke, Gracie ist eine der prophetischsten. Und eines der ersten Worte, die jemals aus Gracies Mund zu mir kamen, sie sagte, ich kann niemals prophezeien. Also sehe ich jetzt Jesus lächeln. Ich liebe es zu lernen, weil ich weiß, dass es das eines der Dinge ist, die Gott mir gegeben hat zu tun. Wenn ich die Lives mache, liebe ich es, die Wahrheit von Gottes Wort zu teilen. Weil es wichtig ist. Aber ich würde auch denken, dass wir vielleicht ein paar some lives where we do nothing else, just prophesy and heal the sick. Ich denke auch, dass wir vielleicht einen Live oder einen Livestream machen könnten, wo wir nichts anderes machen als zu prophezeien und die Kranken zu heilen. Gracie und ich. I'm gonna just release some healing words of knowledge right now. Wie auch immer, ich werde jetzt einfach ein paar heilende Worte der Erkenntnis freisetzen. And guys, by the way, the lives will remain 8 o'clock. Leute, übrigens wird das Live um 8 Uhr bleiben. Nur von den Zuhörern her, die heute bei uns sind, sehe ich, 8 Uhr macht mehr Sinn. Auf YouTube sind ebenfalls eine Menge Leute online. Danke für die Leute, die uns unterstützen mit Abzeichen. Das ist sehr freundlich. Ich habe ein Wort der Erkenntnis für jemanden. Jemand, der den Zeh verletzt hat. Es sieht so aus, als ob er kaputt ist, aber ich bin nicht 100% sicher. Es tut wirklich weh und es stört dich wirklich. Und Jesus ist gerade dabei, dies zu heilen. Ich befehle, dass dieser Zeh perfekt ist, um geheilt zu sein. Jeder Geist der Gebrechlichkeit, gehe jetzt. Ich sehe jemanden, der ein Problem in der linken Schulter hat, aber es ist in the back of the shoulder. Ich sehe jemanden, der ein Problem mit der linken Schulter hat, aber es ist hinten in der Schulter. So it's not like on this top part, it's kind of behind the shoulder. Es ist also nicht wie bei diesem oberen Teil, es ist irgendwie hinter den Schultern. And it looks like it's an inflammation of the muscles. Und es sieht aus, als ob es eine Muskelentzündung ist. The Lord is setting you free right now. Und der Herr befreit dich gerade jetzt. It's setting you free. Jesus está te libertando agora. Anybody else who needs any miracle in the shoulders while we're really talking about shoulders? Alle anderen, die ein Wunder in den Schultern brauchen, während wir über Schultern sprechen. Here's what you're gonna do. Hier ist, was du tun wirst. Because Jesus is healing shoulders. Weil Jesus Schultern heilt. While I pray for this specific problem in the back of the shoulder. Während ich für dieses spezielle Problem in der Rückseite der Schulter bete, speziell im hinteren Bereich der Schulter. Right now or even later when you watch the recording. Jeder, der uns jetzt gerade zuschaut oder später, wenn die Aufzeichnung angeschaut wird. Here is what the Lord wants you to do. Also hier ist, was der Herr möchte, dass du tust. By faith he wants you to move that part of the shoulder that either did not move or hurt. Durch Glauben möchte er, dass du den Teil der Schulter bewegst, der sich nicht bewegte oder schmerzte. Dass du etwas tust, das du bisher nicht tun konntest, und du wirst geheilt. Jesus, ich danke dir, weil du unser großartiger Heiler bist und unsere Wahrnehmung von dir ist so gut. Du bist gut, nichts anderes außer gut. So I thank you for this word of knowledge. Ich danke dir für dieses Wort der Erkenntnis. And I command this bad left back of the shoulder to be completely healed. Und ich befehle dem hinteren linken Teil der Schulter vollständig geheilt zu sein. Ich befehle, dass das Aufblähen in den Muskeln verschwindet. Ich widerspreche jedem Geist der Gebrechlichkeit. Und da ist ein Knoten, es ist fast wie ein Ball. Und ich befehle dem Knoten, sich jetzt vollständig aufzulösen. Sei geheilt. Leute, if you right now have experienced a miracle that you can move a part that did not move before, the pain is completely gone. Write in the comments heal. Wenn ihr jetzt das Wunder erlebt habt und ihr einen Teil bewegen könnt, der sich vorher nicht bewegt hat, der Schmerz ist komplett weg. Schreibt direkt in den Kommentaren geheilt. Don't write in the name of Jesus by faith I believe. Schreibt nicht im Namen von Jesus durch Glauben. Ich glaube. Only if you have the evidence of your miracle. Nur wenn du den Beweis deines Wunders hast. We don't need to exaggerate what God does. Du brauchst das nicht übertreiben, was Gott getan hat. Are healed, write healed. Wenn du tatsächlich geheilt bist, schreibe geheilt. Hast du noch ein prophetisches Wort? Go ahead. Yeah. Mach weiter, los geht's, lass uns Spaß haben. Es ist mein freier Tag. Und ich kann tun, was ich will. Ich habe noch ein prophetisches Wort für eine Frau. Schau, es passieren eine Menge Wunder, schön, auch auf YouTube. Schau. Viele, viele Wunder. Okay, sorry, go. Eu tenho uma palavra profética para uma mulher. Você perdeu um filho faz pouco tempo. Ich habe ein prophetisches Wort für eine Frau. Und du hast erst kürzlich ein Kind verloren. You lost a child. E eu vejo Deus te dizer que nunca foi da vontade dele que você perdesse esse filho. Und ich höre den Herrn sagen, es war nie sein Wille, dass ihr das Kind verliert. Ele adoeceu de uma forma rápida. Dieses Kind starb sehr plötzlich und schnell. Okay, this child died very suddenly, very quickly. E hoje você e seu esposo pensam que não existe mais nada de Deus para vocês. Vocês pensam onde Deus estava quando isso aconteceu. Und heute du und dein Mann, ihr erwartet nichts mehr von Gott. Ihr wollt Gott aufgeben wegen dem, was euch passiert ist. Dizendo que a morte do seu filho nunca foi da vontade dele. Aber ich höre den Herrn sagen, dass der Tod deines Kindes nie der Wille Gottes war. E os planos dele e pro seu esposo, a vida de vocês com Deus ainda nem começou a acontecer. Und die Pläne Gottes für dich und das Leben deines Mannes haben noch nicht einmal begonnen, was Gott für euch hat. O que vocês experimentaram de Deus é pequeno perto do que vocês vão viver a partir de agora. Alles was du und dein Mann habt, ist klein im Vergleich zu dem, was du von nun an erleben werdet. Me deixa curar essa dor dentro de você, me deixa ressignificar tudo que você viveu até hoje comigo. Und ich höre den Herrn sagen, erlaube mir, den Schmerz in deinem Herzen zu heilen. Erlaube mir, das, was in dir ist, neu zu definieren. Sonhos novos no seu coração. Und ich sehe, dass Gott neue Söhne in deinem Herzen und dem deines Mannes schenkt. Um renovo em você, porque você tem vários problemas. A esposa tem vários problemas no corpo, ela não consegue se mover direito. Ich sehe, dass Gott auch neue Heilung für dich und deinen Mann bringt. Dein Mann kann sich nicht richtig bewegen. E o seu marido, ele tá numa depressão muito profunda, que ele não tem mais vontade nem de levantar da cama. Und dein Mann hat eine tiefe Depression, er will nicht einmal mehr aus dem Bett aufstehen. Então eu vejo Deus te restaurando fisicamente e restaurando o seu esposo. Und ich sehe, dass Gott dich und deinen Mann körperlich wiederherstellen wird und deinen Mann wiederhergestellt wird. Essa dor que vocês sentem agora, essa falta de vontade de viver, sendo transformada em ânimo novo, em algo bom. Und all der Schmerz, den du in dir trägst und der Mangel an Lebenswillen, werden sich in etwas Gutes verwandeln. Então eu vejo Deus dizendo que vocês vão viver coisas maiores e muito melhores do que vocês poderiam imaginar. Und ich höre den Herrn sagen, dass ihr viel größere Dinge erleben werdet, als ihr euch vorstellen könnt. Eu vejo uma prosperidade que vocês ainda não conseguiram desfrutar. Ich sehe Träume wiederhergestellt und ich sehe einen Wohlstand, den ihr euch noch nicht einmal vorstellen könnt. Und ich sehe, dass Gott dabei ist, die Dinge schnell zu veredeln. Und ich höre den Herrn sagen, erlaube mir, dass ich euch wiederherstelle. Ihr werdet sehen, wie mächtig und wie groß meine Liebe ist für euch. Eu vejo muitas pessoas sendo impactadas através da vida de vocês e conhecendo Jesus através de tudo que vai acontecer. Und ich sehe, wie viele Menschen durch euer Leben beeinflusst werden durch alles, was Jesus durch euch macht. Eu vejo dizer que ele nunca te abandonou enquanto vocês estavam sofrendo a perda do filho de vocês, ele estava com vocês o tempo todo. Und ich höre den Herrn sagen, dass ich euch nie verlassen habe, selbst zu der Zeit, als ihr euer Kind verloren habt, war ich immer da, ich war immer in eurer Nähe. Und er war immer bei euch und eurem Kind, die ganze Zeit. Guys, thank you. Leute, danke. Ich werde aufhören, weil man hört gar nicht auf. Wir würden Stunden um Stunden weiter prophezeien und die Kranken heilen. Das ist schön, wie der Heilige Geist fließt. Am Anfang dieses Jahres habe ich, glaube es war im Februar, einen Brief an meine Frau geschrieben. Sweetheart, I promise that in 2022 I will change the way I live my life. Ich sagte, Liebling, ich verspreche, dass ich im Jahr 2022 die Art, wie ich mein Leben lebe, ändern werde. Ich werde einen Tag die Woche frei nehmen, wenn ich kann. Und ich werde nicht jede Nacht arbeiten oder jeden Abend. Letzte Woche habe ich gearbeitet 7 Tage nonstop, von früh bis spät, weil ich am Freitag zur Konferenz musste. Ich bin am Freitag um 6.30 Uhr morgens losgefahren und gestern Abend nach Hause gekommen. So normally Debbie was used to like I'm home late night on Sunday from a conference and Monday early I'm already out of bed and gone and work until late night again. Normalerweise war Debbie daran gewöhnt, dass ich am Sonntag spät abends von einer Konferenz nach Hause komme und am Montag früh schon wieder da bin und aus dem Bett und wieder bis spät abends arbeite. Aber ich sagte zu ihr, Schatz, ich werde mir heute einen Tag für dich nehmen. Ich helfe dir beim Kochen. Wenn du möchtest, gehe ich mit dir etwas essen. Ich werde heute nicht arbeiten. Es ist schwer für mich, aber ich kann das machen. Also werde ich aus diesem Live gehen, um Zeit mit ihr zu verbringen. Morgen 8 Uhr. Danke, Misa in Goiânia. Danke an alle, die uns zugeschaut haben. Wir sehen uns morgen. Jesus ist schön. Acht auf deine Wahrnehmung. Es ist so schön, so viele Leute zu sehen, die wir kennen. Leute aus Europa. Lissi. Da sind Leute aus der Schweiz. Mein Freund. Jika, die ich so sehr liebe. Meine Fasttochter. So many wonderful people the Lord allows us. So viele wunderbare Menschen, die der Herr uns jeden Tag gibt, sie zu berühren. We love you guys. Wir lieben euch. Wir lieben euch wirklich. That's why we love to serve you. Deshalb lieben wir es, euch zu dienen. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.